Ihr hört jetzt 1Live Domian vom letzten Samstag. Bitte heute nicht anrufen. 1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio am Samstag. Der Mann, der heute bei mir zu Gast ist, ist ein Mann von der Straße. Ich sage lediglich die Stichworte Lindenstraße, Schillerstraße, Sesamstraße fehlt noch, aber das kann ja noch kommen. Herzlich willkommen, Georg Uecker. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Mit den Straßen hast du es, ne? Ja. Die Straßen bringen dir Glück. Bisher war es so und ich würde wirklich gern mal einen kleinen Gastauftritt in der Sesamstraße haben. Aber nur, damit ich diese Troika komplett habe. Hab neulich gelesen, dass Alfred Biolek irgendwas macht. Habe ich auch gelesen. Dirk Bach ist dabei, Alfred Biolek ist dabei. Ich kenne beide ganz gut. Also ich muss jetzt da irgendeinen Gastauftritt haben mit Text. Also ein Satz würde vielleicht reichen. Aber dann für die Autobiografie, die ich natürlich nie schreiben werde, wäre es sehr schön, wenn man alle drei Straßen durch hat. Das klingt sehr gut, ja. So irgendwie mit Tiffy. Aber ich habe gehört, Tiffy fliegt auch raus. Also ich muss mal gucken. Liebe Macher, falls ihr es seht, ich habe noch Termine frei. Ihr Lieben, wenn ihr euch gerne mit Georg Uecker unterhalten wollt, dann ruft uns an unter 0800 220 50 50. Ihr könnt leider im Moment nicht mailen, wir haben ein technisches Problem. Dafür könnt ihr aber faxen unter 0800 220 50 51. Fragen, alles möglich, was ihr Herrn Uecker, Georg Uecker schon immer mal fragen wolltet. Ihr könnt mit ihm diskutieren, ihr könnt mit ihm streiten, ihr könnt mit ihm plaudern. So, die Sendung beginnt mit 5 Einstiegsfragen. Okay. Ich bitte um eine kurze und kompakte Antwort. Ja. Erste Frage, was war der größte seelische Schmerz, den du bisher hast ertragen müssen? Das soll ich kurz beantworten. Das ist in mehreren Fällen natürlich gewesen, dass Leute gestorben sind. Also die Erkenntnis der Endlichkeit, der eigenen Endlichkeit und der Verlust von anderen Menschen. Sowohl in meiner echten Familie, der biologischen Familie, als auch in meiner Wahlfamilie. Mhm. Zweite Frage, welchen verstorbenen Menschen würdest du gerne wieder zum Leben erwecken? Jemand, der schon tot ist, zum Leben erwecken. Wenn du die Macht hättest und könntest jemanden zurückholen? Da gibt es sicherlich einige. Ich würde sagen, Leute, die mit ihrer persönlichen Integrität gekämpft haben, gegen alle Widerstände. Also ich sag mal zum Beispiel Sophie Scholl. Aber da gibt es sicherlich noch andere. Also keinen aus dem persönlichen Umfeld? Doch, auch. Aber vielleicht habe ich die Frage dann auch eher so verstanden, dass es von einer allgemeinen Bedeutung sein sollte. Ja. Okay. Ansonsten ist es natürlich, sind das ganz viele Leute, da kann man nicht auf eine Person reduzieren. Das ist eben so. Die dritte Frage, was sind die Schattenseiten der Liebe? Schmerz. Hass, wenn es ganz schlimm kommt, aber eher Schmerz. Also ich glaube, wenn man die Höhepunkte erleben will, muss man die Tiefpunkte auch in Kauf nehmen. Das sind dann die Schattenseiten. Aber wenn man kapiert, dass sie dazugehören, also dass man vielleicht auch mal weint, weil man gerade Probleme damit hat, weil es gerade nicht gut läuft, aber weiß, dass das dazugehört, dann ist das die Schattenseite, die wichtig ist. Ja. Nenne drei TV-Sendungen, die du unerträglich findest. Die ich unerträglich finde? Familiengericht, Jugendgericht, Schnellgericht. Okay. Und die fünfte Frage, wie soll man dich später einmal in Erinnerung behalten? Die finde ich immer so eitel, die Frage, weil das ist immer so, als ob man was tut, um schon seinen Grabstein vorzubereiten. Also nach dem Motto, er gab. Also die Frage ist nicht eitel, die Antwort könnte eitel werden. Ja, aber die Denkweise ist ja schon recht eitel. Also wie will ich in Erinnerung behalten werden, heißt ja, dass ich auch darauf hinarbeite zu Lebzeiten. Das finde ich dann auch eitel. Ja. Ich würde sagen, soll sich jeder ein eigenes Bild machen. Ich würde mich freuen, wenn einige Leute sagen, schade, dass er nicht mehr da ist. Der war irgendwie ganz gut. Okay. Nochmal die Telefonnummer an euch, wenn ihr gerne mitmachen wollt, wenn ihr hier telefonieren wollt, wenn ihr auch mit Georg Uecker sprechen wollt, 0800 220 50 50 oder ihr könnt uns auch faxen unter 0800 220 50 51 und der erste Anrufer ist jetzt schon gleich hier in der Leitung, nämlich Frank und Frank ist 19 Jahre alt. Hallo Frank. Ja, hi, hi, hi. Hallo. Deine Frage an Georg. Ja, und zwar, wie wurdest du damals entdeckt? Fürs Fernsehen, Lindenstraße. Ja. Ich habe vorher Theater gespielt und wurde eigentlich mehr oder weniger direkt von der Bühne engagiert. Also direkt heißt, dass man doch noch ein paar Vorsprechen macht. So schnell geht's auch nicht. Aber die haben mich gesehen. Der Mensch, der die Lindenstraße besetzt hat, der Casting Director, ist durch Deutschland gefahren, hat sich Leute angeguckt in Theatern, in Schauspielschulen, in Agenturen und hat mich gesehen und hat mich vorgeschlagen im WDR. Und da hatte ich schon ein paar Sachen im WDR gedreht, kleinere Sachen, auch eine kleine Serie schon. Und da warst du sehr jung, ne? Da war ich 23. Ja, ja. Und dann ging es noch über mehrere Runden und zum Schluss ein großes Probearbeiten mit Hans Geißendörfer, dem Erfinder und ersten Regisseur. Das war ganz angenehm, weil bei Vorsprechen ist es oft so, man geht hin, liefert das ab, was man sich so gedacht hat. Und das interessierte den gar nicht. Der sagt, ich will hier arbeiten. Mhm. Dann wirklich eine Stunde gearbeitet. Und dann habe ich die Rolle bekommen. Also so ist er entdeckt worden, Frank. Oh, das ist ja super. Ich bin ja nämlich ein sehr großer Lindenstraße-Fan. Also, ja, also... Wie alt bist du, hast du gesagt? Hm? Wie alt bist 19 ist er. Ich bin 19, ja. Dann bist du ja so alt wie die Serie. Ja, genau, 85, genau. Ja, du bist mit der Serie groß geworden, ne? Ja, genau. Ja. Ne? Also ich finde die total super. Danke. Eigentlich die Schauspieler und allem, also super. Das ist eigentlich so wie fast Realität, muss man ja fast sagen. So, lieber Frank, danke für deinen Anruf. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüssi. Der nächste Anrufer ist ein Mann natürlich, Michael, 20 Jahre alt. Hallo Michael. Ja, hallo, ihr zwei Hübschen. Schöne Stimme hast du. Ja. Danke. Also, deine Frage. Mach uns bloß verlegen, ne? Ja, mich macht das nicht verlegen, mich freut das. Ja, mich freut's auch. Also, deine Frage, Michael. Okay, ich wollte fragen, wie das bei euch in der Lindenstraße hinter den Kulissen ist. Also, ob es da auch so Antipathien gibt, mit denen kannst du gar nicht, oder ob es auch welche gibt, mit denen du um die Häuser ziehst und ist das so? Also, ist das so ein bisschen wie in der Serie auch, dass alle hassen den Kling, oder? Nee, es ist nicht so, dass das 1:1 ist wie in der Fiktion. Das ist schon anders. Ja. Es wird immer wieder gesagt, es ist ein bisschen wie eine große Familie. Und das stimmt, wenn man nicht so einen verlogenen Familienbegriff hat. Bei einer großen Familie, wo ich sage, wenn 50 Leute zusammenkommen, vielleicht auch in deinem Leben, dann sind doch auch Leute da, wo du sagst, da freue ich mich. Da sind Leute, die sind dir eher egal. Und da sind ein paar, die gehen dir auch schon nach 5 Minuten auf die Nerven, weil sie immer dasselbe sagen und tun. So ähnlich ist es natürlich. Das heißt, es gibt nicht wirklich Antipathien, weil es gibt ja Kollegen, mit denen arbeite ich gar nicht so oft. Es gibt wirklich Schauspielkollegen, mit denen drehe ich 1 oder 2 Mal im Jahr. Das ist ja zusammengeschnitten, sieht das so aus, als wären wir uns gerade begegnet, aber ich sehe die kaum. Das heißt, es gibt in der Tat Freundschaften. Bei mir war es immer so, ich war eher befreundet mit Leuten vom Team, also von Leuten, die hinter der Kamera sind. Kötter, Maskenbildner, Regisseure. Gibt es denn jemanden? Da gibt es noch Freundschaften und außerdem von den Schauspielern. Ja, von den Schauspielern, wo du sagst, mit denen bin ich eng befreundet? Ja, es gibt 2, mit denen ich privat sehr viel zu tun habe und wo wir uns auch immer austauschen. Das eine ist, der ist nicht mehr dabei, das ist Thorsten Lindl, der hat jahrelang den Zorro gespielt. Mein Mitbewohner. Und Irene Fischer, die Anna Zicker spielt und auch eine der Drehbuchautorinnen ist, mit der bin ich auch befreundet. Das ist für mich eine ganz wichtige Person. Michael, das war deine Frage? Ja, jetzt möchtest du wissen, mit wem ich alles nicht kann. Das kann ich dir leider nicht sagen. Es sind allerdings auch sehr, sehr wenige. Es gibt übrigens auch Leute, wo ich sage, mit denen habe ich privat fast nichts zu tun. Mhm. Die sind sehr unterschiedlich und mit denen ich trotzdem sehr, sehr gerne drehe. Ja. Also wo du einfach sagst, du reduzierst... Das ist ein professionelles Verhältnis. Ja, ne? Obwohl es wirklich auch toll ist beim Arbeiten und nachher gehst du raus und denkst, ja Gott, wie geht's denn so, danke auch. Wie tschüss. In jedem Job eigentlich auch. Ja, ne? Ja. Es gibt also nicht wirklich Leute, wo ich sagen könnte, ich habe Antipathien. Das gibt's da nicht. Da kann ich dem einfach aus dem Weg gehen. Lieber Michael, danke für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Tschüss. Georg, du hast neulich in einem Interview gesagt, ich lebe sehr exzessiv. Mhm. Was hast du genau damit gemeint? Dass ich gerne viele Dinge parallel mache, dass ich ein ungeduldiger Mensch bin, dass ich Erlebnisse sammle. Sagen wir mal so, mein Leben besteht aus Sammeln von Erlebnissen und bestenfalls auch Glücksmomenten. Du arbeitest ja auch sehr viel. Würdest du sagen, dass du ein Workaholic bist? Nee, überhaupt nicht. Ich fahre jetzt nächste Woche in Urlaub auch und wer mit mir in Urlaub fährt, der weiß, dass ich bin der faulste Mensch der Welt. Das sind die Extreme. Mhm. Ich kann nicht gut 9-to-5, also dieses Geregelte. Mhm. Mach mal okay, aber mach mal halblang und geh mal pünktlich. Ich bin so jemand, der, wenn er etwas macht und wirklich machen will, sich voll reinwirft. Also auch wirklich dann von mir aus 18 Stunden, wenn ich da Lust zu habe. Und dann aber auch genau das Gegenteil, Urlaub oder wenn ich nichts tue, so bräsig bin, dass ich finde, der Weg vom Bett zum Kühlschrank extrem weit ist. Also wenn du richtig arbeitest. Ich kann nicht Maß halten, sagen wir mal so. Ja, genau, wenn du nicht Maß halten kannst, in Bezug auf Arbeit beispielsweise, kannst du es noch genauer sagen, was dich antreibt? warum ich das mache, was ich mache? Ist es Ehrgeiz? Ist es... Ne, Ehrgeiz ist es nicht wirklich. Ich bin immer so überrascht, wenn ich jetzt jüngere Kollegen treffe. Die haben alle schon so einen Businessplan mit Anfang 20. Und ich bin einfach eine andere Generation. Ich hatte nie so den Plan, wenn du das machst, dann gehst du dahin und dann redest du mal mit dem und bist mal nett dort. Und dann so war ich nie. Ich war allerdings auch nicht so völlig chaotisch. Das heißt, für mich macht es Spaß, etwas zu entwickeln. Es muss gar nicht im Fernsehen sein, kann auch auf der Bühne sein oder was zu schreiben. Etwas mit der Fantasie herzustellen. Das muss schon irgendwie mit Öffentlichkeit was zu tun haben, im weitesten Sinne des Wortes. Ja, also wenn man Schreiben auch als Öffentlichkeit betrachtet. Würde ich schon sagen, ja. Also man ist sehr solitär, wenn man schreibt. Warum ist das so? Warum drängt es dich so in die Öffentlichkeit? Das ist, also erstmal ist es was ich schon immer hatte. Wirklich immer. Also dieses Klischee, dass ich wirklich war ein Kind, was schon mit 3 Jahren eine Rampensau war. Ja. Ich habe den Tisch unterhalten und wenn man mir nicht zuhörte, wurde ich energisch. Das war schon so. Mhm. Und das ist immer sehr trivial, wenn man das sagt. Aber es ist natürlich auch, ich sage es in Anführungsstrichen, aber natürlich eine permanente Suche nach Liebe auf so eine merkwürdige Art. Mhm. Das ersetzt nicht das andere, aber man will natürlich, ich sag mal, wer es erlebt hat, ist Bühne. Ich mache ja sehr viel Live und Bühne momentan. Ist natürlich viel besser als Fernsehen. Mhm. Fernsehen ist, das machst du und kriegst ja die Reaktion nicht mit. Ich weiß jetzt nicht, wer das sieht und was die Leute da auf dem Sofa tun. Bei Bühne, wenn du rausgehst und es funktioniert und ein paar hundert Leute, du kriegst sie oder sie applaudieren oder jubeln. Das ist schon auch der kleine Orgasmus, das muss man wirklich sagen. Aber du hast gerade ein gutes Stichwort gebraucht, nämlich Liebe. Zum exzessiven Leben, finde ich, gehört eigentlich dann ja auch exzessiv Lieben. Bist du in einer Beziehung? Hast du einen Freund? Nee. Ich bin Single. Wie lange schon? Oh Gott, viele, viele Jahre. Viele Jahre? Ja, wie kommt das? Ich glaube, mein 10-Jähriges habe ich jetzt, glaube ich. Ja, das heißt ja nicht, dass ich nicht Sex habe. Nein, das ist mir schon klar. Das heißt nicht, dass ich nicht Geborgenheit habe durch sehr, sehr gute Freunde. Aber wie kommt es, dass du ich seit 10 Jahren... Ich habe alles zusammen in einer Person, sagen wir mal so. Wie kommt es, dass du seit 10 Jahren keine Liebesbeziehung hast, keinen festen Partner? Ich habe mich nicht verliebt. Warum nicht? Ja, das kann man ja nicht rational herstellen. Das ist ja, wie jemand sagen, hör auf zu schwitzen oder so. Also, nee, du bist ein reflektierter Mensch. Du wirst dir darüber Gedanken gemacht haben, wie das kommt. Ja, es gibt schon auch sowas wie Zufall. Ja. So, egal, wie strukturell du das untersuchst. Es gibt ja auch sowas wie Begegnungen und Schicksal und Zufall. Ja. Und dazu gibt es aber natürlich auch Sachen, die es nicht leichter machen. Ich bin in Deutschland nicht ganz unbekannt. Mhm. Ich bin in schwulen Zusammenhängen extrem bekannt. Mhm. Das heißt, wenn ich auf schwule Menschen treffe, in einer Ansammlung von Leuten, dann brauche ich ja erstmal ein bisschen Alkohol und eine Stunde, bis ich überhaupt mal ich selber bin, wenn ich überhaupt da hinkomme. Das heißt, da ist ich habe eine Schere im Kopf. Da ist die Prominenz eine Falle, ne? Ja, in der man drin steckt. Das ist furchtbar. Also wir klagen auf einem hohen Niveau, das hat auch sehr, sehr viele Vorteile. Ja, ich meine, nur ganz kurz, ich meine, wir haben über 5 Millionen Arbeitslose und wir sind da in einer schrecklichen Situation. Wenn ich so klage, will ich nicht, dass das eklig klingt. Ich habe das nicht als Klage aufgenommen, sondern als Erklärung. Nein, ich muss nur sagen, ich habe extrem viele Vorteile, aber das ist kein Vorteil, weil man könnte natürlich Leute abschleppen nach dem Motto, einmal drüber, fertig, so. Mhm. Aber das kann ich nicht, das interessiert mich nicht. Ist da eine Sehnsucht nach Liebe, nach großer Liebe? Ja, Sehnsucht ist ein bisschen hochgegriffen. Aber es gibt Momente, wo ich schön fände, sagen wir mal so. Es ist kein Leidensdruck, aber es ist schon so, dass man manchmal die Lücke merkt. Glaubst du, ich meine, 10 Jahre ist ja nur wirklich eine lange Zeit und ich glaube, je älter man wird, als Schwuler, aber auch als Hetero-Mensch, ist es schon schwieriger, Lieben zu finden, glaube ich so. Ja. Hast du, glaubst du noch dran, dass wir nochmal eine große Liebe finden? Ja. Ja, schon. Ja. Ich bin ja Optimist. Und es ist in der Tat schwieriger, weil man ja auch immer mehr Erfahrungen hat und immer mehr Marotten. Unbedingt, und mehr Macken. Ja. Und ich war vorher schon nicht jemand, der sich laufend verliebt hat. Es gibt ja Leute, die sagen, darf ich dir meinen Freund vorstellen? Und das ist schon wieder ein anderer als letzte Woche. Ja, und dann fängst du an, die durchzunummerieren, weil man denkt, es lohnt sich nicht, den Namen zu halten. Wie viel Mal warst du groß verliebt in deinem Leben? Dreimal. Dreimal. Würdest du sagen, dass das die glücklichste Zeit oder dass das die glücklichsten Zeiten in deinem Leben waren? Ja, privat ja. Ja. Beruflich nicht unbedingt. Ja. Also, das ist klar. Ja. Privat ja. Ja. Woran ist die letzte Beziehung gescheitert? Das würde, glaube ich, zu weit führen. Das sind oft so verschiedene Faktoren. Mal trennt man sich, mal geht der andere weg. Also, wie lange hat die gehalten? Die waren alle zwischen einem Jahr und 5 Jahren ungefähr. 5 Jahre ist ja schon eine ganze Menge. Ja. Was muss denn ein Mann mitbringen an Äußerung oder auch an Eigenschaften, wo du sagst, den könnte ich mich verlieben? Soll ich mir einen Traummann jetzt backen? Ja, man kann ja so ungefähr, ich weiß, dass man das nicht ganz detailliert sagen kann. Also grob kann man es. Man kann ihn jetzt beschreiben und dann sieht er nachher wieder ganz anders aus. Ja, natürlich, ja. Also eher jünger, eher gleich alt. Wir fangen mal, eher so in meinem Alter. Mhm. Aber da habe ich ein ganz weites Spektrum. Mhm. Also ich sag mal, plus minus eine Dekade oder so. Ja. Ich finde das nicht so wichtig. Ja. Gehen wir von außen nach innen oder von innen nach außen? Wie du möchtest. Gut, einfacher ist von außen nach innen, also Äußerlichkeiten. Ich bin nicht fixiert auf eine besondere Haarfarbe oder einen besonderen, also irgendwas so eine Macke habe ich da nicht. Ja. Sollte... Eher so der Macker-Typ oder eher so ein weicherer Mann? Auch wenn es geht, beides. Beides. Ja, wenn es geht, beides. Ja. Wie gesagt, ungefähr mein Alter, körperlich einigermaßen beieinander, aber nicht in diesem ganzen schwulen Körperkult-Terror, das meine ich nicht. Mhm. Aber wäre schon gut, wenn er ein bisschen auf sich achtet und mal so beieinander ist, einigermaßen. Was für Eigenschaften? Eigenschaften. Wichtig finde ich, dass der einen eigenen Standpunkt hat. Sei es Beruf, sei es irgendwas, womit er sich beschäftigt, Meinungen. Ein gerüttelt Maß von Interesse an anderen Leuten und Dingen in der Welt wäre auch schön, dass man sich beim Frühstück auch mal darüber unterhalten kann, was man denkt, was in der Welt passiert und nicht nur über Prada und Gucci, das ist ja schon schön. Und wahrscheinlich auch jemand, der überhaupt nicht beeindruckt ist von deiner Prominenz. Das wäre auch schön. Sein eigenes Ding hat und selbstbewusst ist. Und, der sein eigenes Ding macht und der sich vielleicht für mich freut, aber sich nicht darin spiegelt, ist aber auch nicht ablehnt. Das wäre das Gegenteil. Mhm. Da kenne ich auch so Beziehungen von Leuten, die in den Medien arbeiten und der Partner oder die Partnerin sagen dann immer, weißt du, du machst es doch sowieso tralafitti, das wär's jetzt auch nicht, sondern sich damit kritisch liebevoll auseinandersetzt, aber es für sich nicht braucht, ein eigenes Standing hat und ein gewisses Selbstbewusstsein, eine gewisse Ausstrahlung, die man schwer beschreiben kann und noch ein bisschen Humor und Experimentierfreudigkeit wäre auch schön. Jetzt haben wir einen Anrufer. Der Anrufer heißt... Ist das schon? Ja. Komm, nee, ausgesprochen, nein, ist das schon? Ich glaube, er ist zu jung. Er ist 16 Jahre alt. Hallo. Und er heißt Özkan. Hallo, Özkan. Hallo. Ja, hallo, Domian. Hallo, Gilber. Grüße dich. Deine Frage. Ja, ich möchte gerne wissen, was dein Traumberuf war, beziehungsweise, oder ist. Ich glaube, ich habe meinen Traumberuf gefunden. Wirklich wahr. Weil der besteht ja bei mir aus vielen verschiedenen Facetten. Also ich nenne mich Unterhaltungsfacharbeiter. Also ich bin Schauspieler, aber ich arbeite auch hinter der Kamera und schreibe und arbeite als Producer und als Moderator. So, also ich fasse das mal zusammen als Unterhaltungsfacharbeiter und bin Freiberufler und das ist mein Traum. Als Kind, was wollte ich als Kind werden? Erst wollte ich Gemüsehändler werden. Es wirklich war so Kolonialwarenhändler. Das ist lustig. Wie kommt man darauf? Ach, da ist man als Kind ist man ja beeindruckt von dem, was man kennt. Und ich wohnte in Bonn, in so einem kleinen, schönen Stadtteil. Ja. Und da war so ein netter kleiner Laden und da lag immer das bunte Zeug rum. Ja. Und ich hatte zu Hause so einen Kaufmannsladen. Mehr kannte ich nicht. Das fand ich aber ganz toll. Mit der Kasse. Ja, der Gemüsehändler. Ja, oder so einen kleinen Krämerladen. Ja, ja. Weil die waren immer nett und ich bekam was umsonst. Das war so ein kleines Biotop, da wo ich aufgewachsen bin. Und man kannte sich und es war... kleinstädtisch und aber auch schön. Da habe ich gedacht, das ist ein schöner. Aber da warst du auch sehr klein wahrscheinlich, ne? Ja, ich ging immer sehr gerne einkaufen. Ja. Ich habe mich drum gerissen und dann habe mit denen gequatscht und dachte auch, die stecken sich das Geld alle selber ein. Mir war ja nicht klar, dass sie davon auch die Waren kaufen müssen. Ich dachte, ist alles super. Ja. Das wollte ich wirklich werden, so bis zu meinem, weiß ich nicht, 7. oder 8. Lebensjahr. Mhm. Und danach? Dann fand ich ganz kurz Lokomotivführer ganz toll. Weil ich dann... Wie ausgefallen, ne? Wie wir alle. Ja, das sind halt die Klischees. Und ja, dann, natürlich. Ja. Dann kam bei mir wirklich schon die Rampensau. Ah, okay. Dann habe ich nämlich immer Platten gehört und laut dazu mitgesungen. Und dann wollte ich Schlager oder Popstar werden. Also ich hatte dann so Platten laufen und habe mir dann auch immer so längliche Gegenstände genommen als Mikrofon. Eine Bürste oder ein Kuli. Und stand dann da und habe immer so zur Single laut mitgesungen und dachte natürlich, ich kann ganz toll singen, weil die Platte ja laut genug war. Ja. Und das war dann wie ein Vollplayback. Und dann habe ich gedacht, ich werde Schlagerstar. Und ich wollte auch mal Schlagerstar. Das war es eigentlich. Oder nach? Ich habe immer gar nicht das geworden, was ich geworden bin. Zu Roy Black gesungen, ganz in weiß. Ja, ehrlich. Özkan, was möchtest du denn werden? Ich, Einzelhandelskaufmann. Einzelhandelskaufmann, ja, ist auch okay. Aber du bist ja noch jung, da kann sich ja auch einiges noch ändern. Ja. Danke für deinen Anruf und alles Liebe. Schönen alles Gute. Okay. Ja, tschüss. Hier ist der Stefan. Stefan ist 39. Hallo, Stefan. Hallo. Deine Frage. Hallo. Schönen guten Tag. Ja? Ich habe die Frage an den Georg, und zwar, wenn er die Möglichkeit hätte, in einem anderen Land zu leben, welches Land er sich da aussuchen würde und warum? Das wechselt, aber ich mag England unglaublich gern. Ja. Ich finde England wirklich ein tolles Land. Das liegt daran, dass die einen sehr, sehr speziellen Humor haben. das, was ich wirklich mag. Also sei es, dass es Fernsehproduktionen sind, aber sei es einfach auch die Menschen auf der Straße, die einfach einen so trockenen Humor haben. Ich mag die Widersprüche in dem Land. Also, dass da noch so eine merkwürdige Klassengesellschaft ist, aber auf der anderen Seite auch sehr viel Trends, die wir hier erleben, von dort kommen. Also von Punk bis zum Musik, Mode. Da passiert eigentlich unglaublich viel. Also gerade in London natürlich. Wobei gleichzeitig ist es traditionsbewusst. Und das zusammen finde ich eine irre spannende Mischung. Wobei du selbst ja halb Norweger bist, ja, und halb Deutscher. Ich könnte mir auch gut vorstellen, in Norwegen zu wohnen. Sehr schönes Land. Ja. Ich bin zweisprachig deutsch-norwegisch aufgewachsen, mhm, und habe da auch noch Familie und gehe da ab und zu hin zum Skilaufen. Das habe ich jetzt mal weggelassen, weil das ist ein anderes Land zwar, aber ist ja für mich auch Heimat. Auch Heimat teilweise, ja. Mhm. Also wenn es nicht Deutschland oder Norwegen wäre, dann wäre es, glaube ich, England. Ja. Weil England auch für mich so in der Denke, so auf halbem Weg ist zwischen Deutschland und Amerika. Mhm. Und im besten Fall haben sie das Beste von Amerika, was man momentan ja in Amerika nicht findet. Und das Beste aus Europa und finde es eine gute Mischung. Ja. Stefan, danke für deinen Anruf. Ja, danke schön. Tschüss. Danke. Tschüss. Wie viel wirklich gute Freunde hast du? Wirklich gute Freunde, ich sag das. Das definiert ja jeder für sich anders, glaube ich. Ne? Wie du es für dich definierst? Drei. Ja. Ich glaube, es ist keine Kunst, gute Freunde zu haben, wenn man erfolgreich ist, wenn man gesund ist, wenn man im Leben steht. Doch, das ist schwierig, dann gute Freunde zu haben. Ich glaube, die musst du am besten Fall vorher schon haben. Ja, aber ich glaube, es ist noch viel schwieriger, Freunde zu haben, wenn man eben nicht mehr erfolgreich ist, wenn man sogar krank wird. Wären die drei Leute, die du jetzt gerade genannt hast, wären die an deiner Seite, wenn du auch plötzlich jetzt abstürzen würdest, was ich dir wünsche, aus welchen Gründen auch immer? Ja. Das schon. Also, ja. Wenn nicht, dann habe ich mich mein Leben lang belogen. Sind das Leute? Das ist jetzt sehr bitter, wenn man das so sagt. Ich meine, das weiß man nicht. We'll cross that bridge when we get there, sagt der Engländer. Ja. Das wird man sehen, aber ich bin ziemlich sicher, ja. Ich bin immer ganz erschüttert, wenn ich in meiner Nachtsendung so etwas höre, dass Leute, wenn ihnen eben irgendetwas sehr Schweres widerfährt, eine Krankheit oftmals oder Todesfälle, dass die Leute dann weg sind, auch die ganz nahen Leute weg sind. Das ist erschütternd und dann man in der Einsamkeit sitzt. Ja, die Frage ist ja nicht nur die, was würde mir passieren, sondern was ich noch viel spannender finde, wie würde ich mich verhalten? Mhm. Also jetzt hast du ja beschrieben, das ist ja in der Tat so, ich koche auf allen vier Herdplatten momentan, ich arbeite sehr viel. Mhm. Ich habe schon auch Zeit zwischendurch. Was wäre, wenn ich jetzt derjenige wäre, der sich um jemand anders kümmern müsste? Ich frage dich jetzt mal die Frage, ich finde, das ist eine sehr schwere Frage. Ja. Das kann man aber nicht theoretisch beantworten. Nein, die ich dir jetzt stellen werde, das ist eine sehr schwere Frage. Würdest du einem Freund eine Niere spenden, wenn es nötig wäre? Ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Ich glaube, man kann mit einer ganz gut leben. Man kann mit einer leben, aber es ist natürlich ein großer dramatischer Eingriff. Und Die drei würde ich sofort tun, ja. Das würdest du tun, ja. Das finde ich auch einen großen Beweis für eine Freundschaft. Also das finde ich einfacher noch, sag ich jetzt mal so, finde ich einfacher als eine Situation, wo man sagt, ein Freund oder jemand aus der Familie oder wer auch immer es ist, wird ein Pflegefall. Mhm. Mhm. Ja. Und das über... Ja. Über Jahre. 10, 20 Jahre. Mhm. Da kann man nicht erwarten, dass einer sich jetzt komplett drum kümmert. Dafür gibt es kompetente Kräfte und so. Aber trotzdem muss ich mich dazu verhalten. Weil es ist immer so leicht, sich um jemanden zu kümmern, der Hilfe braucht für 2, 3, 4, 5 Monate oder so. Genau. Ich sag mal 10, 12 Jahre. Ja. Und ich kenne Leute, die wirklich einen Freund, einen Partner, Partnerin, was auch immer, jahrelang pflegen. Respekt. Und, Hut ab. Also ich denke, das ist so eine Energieleistung. Und Psychologen haben das ja auch beschrieben, die kriegen zwischendurch ja natürlich auch punktuell Hass auf diesen Menschen. Ne? Ja. Punktuell. Ja, der wieder von der Liebe dann besiegt wird. Ja. Aber ich habe da so einen Respekt vor. Mhm. Ich mache mir da eher mehr Gedanken darum, wie würde ich mich da verhalten, als andersrum. Ich hatte vorige Woche eine Frau in der Sendung, was mich völlig erschüttert hat, die im Alter von 30 Jahren Blasenkrebs bekommen hatte, was ungewöhnlich ist für das Alter. Eine äußerst schwere Operation. Die Blase ist herausgenommen worden, ein Teil der Scheide ist entfernt worden. Und ihr Partner, mit dem sie sehr, sehr, sehr lange zusammen war, schon 10 Jahre, ist, als diese Operation anstand, in Urlaub gefahren. Allein das ist schon so unfassbar. Und jetzt ekelt er sich quasi von ihr und lässt sie fallen, nachdem sie ein so schweres Schicksal zu erleiden hat. Also das habe ich so oft schon gehört. Sag mal, wo du das gerade erzählst, wenn ich deine Sendung sehe oder dich im Radio höre, wie kommst du damit klar? Also ich meine, es gibt ja für Psychologen oder auch für Krankenschwester das bist du jetzt beides nicht, aber du kommst ja nah ran. Gibt es da sowas wie Supervision, dass sie jemanden haben, wo die selber hingehen können und Hilfe holen oder sich ausschütten? Was machst du? Wir reden nach der Sendung immer, auch mit einem Psychologen, über die Fälle. Mhm. Aber es gibt dennoch immer wieder auch schwerwiegende Fälle, die nimmst du mit nach Hause, die nehme ich auch mit nach Hause, die gehen einem nahe. Und das ist dann halt so. Ja, kriegst du nicht auch ein sehr misanthropisches Weltbild? Dass du irgendwie denkst, also wenn in einer Sendung, was du gerade beschrieben hast, 3-4 solche Sachen kommen. Mhm. Entschuldigen Sie bitte ganz kurz, meine Damen und Herren, wir haben das gerade umgedreht. Herzlich willkommen zur Sendung Öcker, mein Gast heute, Jürgen Domian. Sie können auch anrufen und Fragen stellen. Ja, aber nur ganz kurz, weil es mich interessiert. Das Weltbild muss ich doch auch verschieben, weil man weiß das alles. Das Menschenbild. Aber in der Dosierung, wo man auch denkt, die Welt ist ja wirklich schlecht, also wie du da durchkommst ohne also das Menschenbild und das Weltbild hat sich schon, ich mache es jetzt 10 Jahre, wir haben jetzt bald 10 Jahre bestimmt. So, nun drehen wir die Spießer wieder rum. Willkommen. Wo ist eigentlich der Wein? Der Wein? Hier gebunkert. Wo ist der Wein? Ich bin ja Atheist, ich kann ja aus Wasser kein Wein machen. Wenn du so 25 Jahre zurückdrehen könntest, mit deinem jetzigen Wissen und den Erfahrungen, was würdest du anders machen? Nicht viel. Nicht viel? Nee. Ehrlich nicht? Nee. Also punktuell würde ich eine Menge anders machen. Bereust du nicht viel? Übrigens, wenn ich mal kurz übersetzen darf für die Leute am Bildschirm und zu Hause am Radio. Hier wird gerade schwer gerödelt im Hintergrund, weil ich gesagt habe, wo ist der Wein? Jetzt gucken die, wie sie den hier ins Bild kriegen. Ich stelle es mal so ein bisschen aus dem Bildrand raus, dann können die das reinschütten, während wir weiterreden. Weil die wollen nicht ins Bild. Ich würde... Wenn das wirklich stimmt, was du sagst, finde ich das eine ganz tolle Aussage, weil du mit dir im Reinen bist. Ja, bin ich auch. Aber Moment, also da sind wir auf 2 Ebenen, auf der Mikro- und Makroebene. Mhm. Ich würde ganz viel punktuell anders machen. Also Sachen, wo man sagt, da habe ich mich mal komisch verhalten. Mhm. Aber nichts, wo ich mich so verhalten habe, wo ich sage, ich habe jemanden so verletzt, dass das nicht reparabel war. Ich habe Jobs angenommen oder Sachen gedreht oder irgendwie getan, wo ich sage, Gott, hoffentlich ist es vernichtet oder im Giftschrank. Mhm. Also punktuell habe ich eine lange Liste. Ja. Aber wenn du, das, was du gerade gesagt hast, finde ich eine tolle Aussage. Für dich auch, für dein Leben. Ja. Denn es gibt viele Menschen, die, ich schließe mich ein, die sehr viel bereuen, wenn ich im Nachhinein sage, das hätte ich, dafür schäme ich mich auch, dass ich das gemacht habe. Aber also wie gesagt, es ist eine Kette von Sachen, aber nichts so Dramatisches, wie ich finde. Ich habe immer versucht, es relativ schnell, wenn es passiert ist, zu reparieren, wenn es möglich war. So, jetzt haben wir die Ingeborg hier und die ist 75 Jahre alt. Hallo Ingeborg. Hallo Ingeborg. Hallo. Hallo. Ingeborg, machst du den Fernseher bitte ganz, den Ton ganz leise, sonst haben wir immer so einen Rückhall. So, jetzt ist der Ton ganz weg. Das ist sehr schön. Was ist denn deine Frage an den Georg? Ja, also ich wollte den Georg Uecker eigentlich mal fragen, wann denn die Gabi wieder richtig hören kann. Ich bin nämlich ein ganz großer Fan der Lindenstraße und habe noch fast gar keine Sendung verpasst in meinem langen Leben. Mhm. Also so lange, wie es die Lindenstraße schon gibt. Und jetzt interessiert mich das, sie tut mir immer so leid mit ihrer Gebärdensprache. Jetzt möchte ich doch gerne mal wissen, wird sie operiert, kann sie wieder irgendwann mal hören? Das wünsche ich ihr nämlich. Ich kann das natürlich gerne ausrichten. Sie werden vielleicht wissen, dass ich das nicht sagen darf. Das weiß ich auch, ja. Ich will nur wissen, kommt es mal irgendwann oder nicht? Also ich würde es natürlich so formulieren, die Frage ist, was wird zuerst passieren? Wird Gabi Zenker hören? Ja. Oder wird Ludwig Dressler gehen können? Ja. Oder geht was schief und Ludwig Dressler geht und hört nichts mehr und Gabi Zenker hört, aber kann nicht mehr gehen? Sie merken, ich versuche das so ein bisschen zu unterwandern, weil ich das nicht sagen, ich darf das auch nicht sagen, ob sie was hören. Ach so, das hören Sie nicht. Ich weiß, dass es für sie schwer ist zu spielen und ich finde, sie macht das gut. Ja, weil, das macht sie ganz fantastisch. Jemanden zu spielen, der gehört hat. Mhm. Und dann natürlich aber auch mit der Lautstärke nicht mehr klarkommen. Das ist sehr schwer und wie gesagt, ich würde es Ihnen gern sagen, aber ich darf es nicht. Also, ja, es ist mir nämlich aufgefallen, dass sie jetzt im Moment immer ziemlich laut spricht. Was natürlich Absicht ist, klar. Ja, ja, klar, das habe ich mir auch schon gedacht. Und irgendwie stört mich das ein bisschen und es tut mir so leid für sie. Ich denke, sie kann gar nicht mehr so richtig am Leben teilnehmen, weil die viele ja gar nicht diese Gebärdensprache können. Ja. Und, Also wir respektieren, dass Ingeborg das erst nicht sagen darf, ne? Sonst bekommt der Ärger. Ja. Vielen Dank für deinen Anruf. Ich wünsche Ihnen noch viel Glück für Ihre Sendung. Dankeschön, auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Und hier ist Harry. Harry ist 34 Jahre alt. Hallo, Harry. Ja, hallo, ihr zwei. Ja, hallo. Und zwar, mich würde mal interessieren, Georg, gibt es eigentlich ein Format im Fernsehen, was irgendwie du entwickelt hast und was du wie Sauerbier angeboten hast bei den Sendeanstalten, wo du dich irgendwie ärgerst, dass es bis heute nicht geklappt hat und irgendwie, wo du sagst, es müsste doch irgendwie mal klappen, was dich irgendwie juckt, was du unbedingt mal machen möchtest? Nee, nicht wirklich. Also ich muss das genauer beschreiben. Es gibt Sendungen und da möchte ich auch sagen, entwickelt heißt manchmal von mir angestoßen und mit anderen weiterentwickelt und mal im Team entwickelt. Also man möchte auch vielen Leuten danken, damit das nicht klingt wie so von einer gewissen Hybris geküsst, dass ich die alle irgendwie in einem Geniestreich selber erfinde. Also das ist schon auch immer stark Teamwork. Von den Sendungen, die konkreter wurden, die mehr wurden auf, also in der Entwicklung als jetzt drei Sätze, sind die fast alle in irgendeiner Form irgendwo gelandet. Es gab trotzdem natürlich Erfahrungen, die ich schade finde. Ich habe Popclub mitentwickelt, was bei ProSieben läuft. Leute glauben, das läuft immer noch, weil es permanent wiederholt wird. Das ist nicht verlängert worden. Ach, das sind Wiederholungen? Das sind Wiederholungen, die laufen zum dritten oder vierten Mal. Und das fand ich schade. Also da hätte ich mir vorstellen können, da war noch viel Luft drin, es weiterzuentwickeln. Und wir waren eigentlich unserer Zeit voraus mit Popmusik, Retro-Sendungen. Also es ist eine ganz gute Erfolgsquote, ne, die du hast. Ja, es gab Sendungen, sagen wir mal, wo im Ansatz schon auch ich gemerkt habe, dass ich nicht glücklich bin. Oder in Gesprächen Leute sagten, das gibt's schon oder wird nichts oder so. Also das habe ich schon erlebt. Aber das war dann meistens auch wirklich nur ganz embryonal entwickelt. Und es gibt, ich suche, wenn ich ganz ehrlich sein soll, momentan, und da gibt es auch ein paar Projekte, wo ich dran bin, eher noch ein Format, was ich nachts moderiere. Ich möchte aber Jürgen, ich möchte Jürgen nicht den Platz wegnehmen, aber ich weiß, dass zum Beispiel ich nicht so Primetime-kompatibel bin. Also ich bin nicht der Typ, der mit so einem Dauergrinsen um 7:45 versucht, die ganze Nation zu kriegen. Ich glaube aber, dass ich ganz gut in Nischen funktionieren kann. Und also da entwickeln wir gerade ein paar Dinge und bin mal sehr gespannt, wer das haben möchte. Wir werden dich im Auge behalten. Lieber Harry, danke für deinen Anruf. Danke auch, schönen Dank euch. Tschüss. Danke. Georg, du warst lange Zeit Redakteur bei Ralf Morgensterns Sendung Blond am Freitag. Bis vor ein paar Wochen noch. Bis vor ein paar Wochen. Das heißt, du kennst dich gut aus mit Klatsch und Tratsch und mit Prominenz und wie. Ja, ne, wobei das ja immer, also man muss dazu sagen, Blond am Freitag ist ja eine Comedy-Sendung, die nicht geskriptet, die nicht durchgeschrieben ist. Wir benutzen ja das, Klatsch und Tratsch ist, nur unter Comedy-Aspekten. Okay. Was lässt sich daraus machen? Dennoch bist du gut informiert, glaube ich, über all das. Kommt jetzt ein Quiz? Ja, jetzt machen wir ein Quiz. Ach du lieb, was kann ich denn gewinnen? Ich möchte erstmal die Requisiten hereinbringen lassen. Und zwar werden wir dir jetzt dreimal hintereinander zwei Gegenstände präsentieren. Und diese Gegenstände stehen für einen Prominenten. Okay. Und du sollst herausbekommen, welcher Prominente das ist. Wir haben hier einen sehr schicken BH. Ja. Sehr schicken BH. Und wir haben ein Haarfärbemittel. Bitte lass dich nicht irritieren an der Farbe. Ach so, weil ich war jetzt gerade bei einer rothaarigen, aber das stimmt nicht. Nein, das ist... Also es handelt sich offenbar um eine Frau. Es handelt sich um eine Frau, ja. Die ein BH und sich die Haare färbt. Das können aber ganz viele sein. Ja, aber die hat sich vielleicht, als kleine Hilfestellung, die hat sich kürzlich erst die Haare färben lassen. Und wir waren etwas erstaunt, dass sie jetzt andere Haare hat. Ah, und der ist gerissen. Ja, grazie. Ja, genau. Ja. Alles Grand Prix. Natürlich, ich war ja in der Sendung. Ja, du bist ja nur wirklich der absolute Grand Prix. Fachmann. Hat sie zu Recht gewonnen, Grazia Bauer? Ja, bei der Auswahl ja. Findest du schon? Ja. Also ich war völlig angeschnarcht bei der Sendung, muss ich sagen. Ich fand es alles irgendwie... Ja, ich bin ja so ein Fan. Von mir aus können die auch rückwärts singen und irgendwas tun, dass ich das ja liebe. Aber das ist dieses Ritual. Bei der Auswahl von den Liedern, die da waren, war sie die Beste. Und ich habe das ja vorher auch getippt. Das ist auch in der Tageszeitung. Ja, Gott sei Dank steht es auch in der Münchner AZ vom Vortag. Grazia ist die Favoritin. So sitzt man nachher immer so da als Klugscheißer. Also es gibt das auch wirklich verbrieft. Wie fandst du das Lied von Udo Lindenberg? Ich fand ihre Performance lustig. Die war gut, ne? Die war gut, ja, weil die kann ja auch turnen und machen und tun. Ja. Und ich glaube, ganz viele Männer waren furchtbar erregt, als sie gesungen hat. Und dann hat sie aus Platt gelebt, den Originaltext wieder eingebaut. Das war das F-Wort. So sollte das wollen nicht wir ja gar nicht hören. Nee, nun gut, sie hat es gesungen. Ich habe es schön umschrieben jetzt. Fand ich, aber das war jetzt nicht, also es hat mich nicht vom Hocker gehauen. Ich war auch etwas irritiert, sagen wir es mal sehr höflich, über den Auftritt von Udo Lindenberg. Allerdings. Ja. Weil das ist immer so tragisch, wenn man dann älter wird und sagt, Krieg ist scheiße, Frieden ist voll super und so. Und ich stehe, glaube ich, politisch in der ähnlichen Ecke wie Udo Lindenberg, aber ich würde versuchen, alles etwas differenzierter auszudrücken, auch in der Unterhaltungssendung. Also, das hast du schon mal geraten, das ist ja schön. Meinst du, dass sie übrigens Chancen hat? Das ist noch so schwer zu sagen. Ich muss erst abwarten, was die anderen schicken. Ach, die anderen. So, jetzt kommt ein neues Accessoire hier. Und zwar haben wir, jetzt geht hier schon was kaputt. Wir haben eine Bahnstation, also einen Bahnhof. Nimmst du mal das Glas. Übrigens, Dankeschön, ihr Lieben aus dem Hintergrund, für den Wein, Georg Klein. Ja, Dankeschön. Also, wir haben einen Bahnhof. Und eine Krawatte. Und wir haben eine Krawatte. Dieses beides steht auch für einen sehr prominenten Menschen. Es ist nicht Hartmut Meldorn von der Deutschen Bahn, nehme ich an. Nein, dieser prominente Mensch hat eine gewisse Affinität zu Bahnhöfen. Affinität zu Bahnhöfen? Gott, man merkt, dass ich schon seit ein paar Wochen nicht mehr für Blond am Freitag tätig bin. Dann wüsste ich es vielleicht. Ein Mann, der eine Affinität zu Bahnhöfen hat. Oder hatte. Der lebt nicht mehr. Doch. Aber er ist nicht mehr so oft am Bahnhof. Und diese Krawatte hat auch etwas sehr mit ihm zu tun. Oder nicht diese, sondern Krawatten generell. Männer mit Krawatten, das ist ja sehr unspezifisch. Ich überlege gerade. Mit Bahnhöfen? Ja. Der sang über Bahnhöfe. Nein. Also dieser Mensch lebt nicht mehr. Er lebt nicht mehr. Mhm. Er hat sich aber nicht von Zug geworfen. Nein. So geschmacklos hat er jetzt nicht, dass ich hier so eine männliche Anna Karenina oder so. Ich helfe dir noch. Er hat Krawatten verkauft. Er hat Krawatten verkauft? Ja. Am Bahnhof? Ja. Also, die Vorstellung ist ein deutscher Prominenter, der nicht mehr lebt. Krawatten am Bahnhof verkauft hat. Er hat Krawatten verkauft. Ja, ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt so lache, weil es ist eigentlich nicht zum Lachen alles. Es kommt eine ganz traurige Geschichte und wir hatten es unheimlich dufte vorher. Er hat Krawatten. Hauptberuflich. Er hat Krawatten in München verkauft. Ja, alles klar. Aber der hat eine Affinität. Ich verstehe. Ja, also, Mosi. Herr Mooshammer. Ja, Herr Mooshammer. Herr Mooshammer. Das war aber schön. Das ist aber jetzt sehr speziell. Kanntest du ihn persönlich? Ja. Ja. Hat dich das völlig umgehauen, was da passiert ist? Oder dachtest du, das könnte mal so schlimm enden mit ihm? Nein, so denke ich ja im Vorfeld nicht. Das ist ja immer komisch. Wusstest du von seinem Doppelleben? Von diesem Doppelleben, was er geführt hat? Also du fragst mich jetzt nicht allen Ernstes, ob ich wusste, dass er schwul ist. Nein, da alleine zum Bahnhof fährt und sich strichelt. Nein, das wusste ich natürlich nicht. Also das ist auch nicht so ein Gespräch, was man am Buffet führt bei irgendwelchen Premieren. Also wir waren ja nicht befreundet, wir kannten uns. Das war auch ganz typisch, direkt nach seinem Tod stand bei mir das Telefon natürlich nicht still. Die wollen dann immer lustige O-Töne haben oder betroffene O-Töne. Und dann habe ich gesagt, ich möchte dazu gar nichts sagen. Ja. Es gibt ja auch Pietät, ich könnte auch mal schweigen. Ja. Und dann sagten die, ja, aber sie kannten sich doch. Und dann sagte ich, na ja, wie man sich so kennt. Ja, wir haben da Fotos von ihnen. Wo ich sage, hören Sie mal, wissen Sie, mit wem ich alles fotografiert worden bin in meinem Leben? Ich wusste das natürlich nicht. Er hat es wohl auch seinen Freunden ja nicht so erzählt. Das ist auch nicht so ein Gesprächsthema. Klar, ich meine, er wurde älter. Er ist nicht ganz offen und entspannt mit seiner Homosexualität umgegangen. Okay. Das ist natürlich schrecklich. So, jetzt tun wir den Bahnhof wieder weg. Ich meine, die Ironie der Geschichte ist, dass es dann noch ein Iraker ist. Also das ist ja alles wie aus einem Drehbuch. Und wir haben... Hier fehlt noch was. Und zwar zwei Gegenstände. Der erste Gegenstand ist eine... So Strumpfhosen. Es sind Stützstrümpfe. Stützstrümpfe. Ja. Stützstrümpfe und Sprühsahne. Udo Jürgens. Ja, perfekt. War ich gut, ne? Ja, aber hallo. Wir haben lange gerätselt, ob du das sofort rausbekommst. Udo Jürgens, seine Aussage, dass ältere Frauen, das heißt ältere Frauen, über 40 keinen Bock mehr und keinen Spaß mehr am Sex haben. Was sagst du dazu, dass er das gesagt hat? Ich finde das schön, wenn das Männer sagen, die über 70 sind. Also, das relativiert das ja. Aber er hat... Ich finde ihn ja charismatisch und als Sänger auch gut. Ja. Der sagt halt manchmal so Sachen, wo er nicht weiß, ob der jetzt nachgedacht hat oder ob dem das so rausgerutscht ist. Also, ist das Quatsch und als Frau würde ich auch denken, der spinnt. Er hat sich ja dafür auch entschuldigt. Ja, das hat ja dann auch Format. Ja. Also, wenn du schon richtig scheiße redest, dann musst du dich auch entschuldigen. Also, ich schätze und verehre ihn auch sehr und ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen rausgerutscht. Er hat halt dieses Ding und ich meine, der steht halt auch überwiegend auf 15- bis 20-Jährige. Ja. Aber er ist in seinem achten Lebensjahrzehnt. Also, da muss man halt auch irgendwann mal sagen, ich werde älter und wenn es auch nicht mehr so gut läuft, dann sage ich auch nicht mehr der Presse, dass Frauen über 40 keinen Bock auf Sex haben, weil es einfach auch nicht stimmt. Auf jeden Fall bist du ein guter Rater. Das hast du gut gemacht. Ja, bei der Mittleren war ich so ein bisschen schlecht. Ja, gut, aber... Hat Krawatten am Bahnhof verkauft. So. Hier ist Sabrina und Sabrina ist 25 Jahre alt. Hallo Sabrina. Hallo ihr beiden. Hallo. Ich habe eine Frage zur Schillerstraße. Ja. Ich sehe das unheimlich gerne, das lässt mich einfach so herzlich lachen. Das ist so klasse. Und mich würde mal interessieren, wie das mit diesen Spielanleitungen funktioniert. Werden die vorher geplant? Denkt ihr euch die vorher aus oder baut ihr die ganz spontan mit in das Spiel ein? Also ihr stimmt begrenzt, aber nicht so, wie man es jetzt vermutet. Also die Spieler vorne, die Comedians, die wissen gar nichts. Also ich schwöre das, wie ich hier sitze. Die wissen wirklich nur, dass die Situation, die ich am Anfang auch dem Zuschauer erzähle, worum es geht und in welcher Reihenfolge sie kommen. Ja. Mehr wissen die nicht. Gar nichts. Und das macht die Komik ja auch aus. Das macht die Komik aus. Ja. Es gibt auch sogar die Überlegung, also im Vorfeld, nicht jetzt während der Sendung, im Vorfeld, als wir die Sendung, als es noch eine Entwicklung war, wo man denkt, soll man denen vielleicht mal was sagen, wenn die nervös sind? Und die wollen es auch nicht, weil sie werden schlechter. Sie würden sich darauf konzentrieren. Und das würden die Leute vielleicht auch merken. Irgendwie. Ja, das kann überhaupt nicht funktionieren. Ja. Was mein Teil anbelangt, da stimmt das ihr, weil es gibt natürlich eine Redaktion. Es gibt eine tolle Redaktion. Mhm. Und die bereitet da auch das vor. Das heißt, wir müssen wissen, wie der Ablauf sein sollte. Das heißt aber nicht, dass man den einhalten kann. Mhm. Also die Redaktion bereitet das vor, da gibt es auch freie Autoren, die mal Vorschläge machen, die Redaktion stellt es zusammen und während der Sendung muss man halt gucken, wo klappt das noch, wo klappt das nicht. Also man hat wichtige Punkte, man hat so eine Art Dramaturgie, wo man sagt, da müssen wir unbedingt hin. Und dann gibt es Punkte, wo man sagt, mal gucken, wo die jetzt hinsteuern. Mhm. Und das heißt dann, je sicherer das Gerüst ist, umso mehr kann ich darin auch hin und her springen. Also zum Beispiel sagen, ich lasse das weg oder da erfinde ich was oder das war für den vorgesehen, das gebe ich mal lieber dem. Also es ist schon mehr Vorbereitung für mich, damit ich dann auch freier improvisieren kann in dem, was ich tue und die Spieler improvisieren komplett. Sabrina, danke für deinen Anruf. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Tschüss. 1990 gab es etwas ganz Besonderes im deutschen Fernsehen. Da hat nämlich in einer deutschen Fernsehserie ein Mann einen Mann geküsst. Ja, ja. Wer kann das gewesen sein? Wer war das bloß? Wer war das bloß? Gucken wir uns das nochmal an. Immer. Ständig. Wenn du mir lesen könntest wie in einem offenen Buch, dann wärst du nicht so verliebt in mich. Stimmt's? Wer sagt denn, dass ich verliebt bin? Wann kommt deine Schwester wieder? Haben wir Zeit? Also vorher warst du ja nun schon sehr bekannt in, durch die Lindenstraße, als Schwuler in der Lindenstraße. Spätestens danach warst du der Schwule, kann man glaube ich sagen, Deutschlands, der Nation. Hast du in all den Jahren eigentlich irgendwann Schwule, Gewalt gegen Schwule abbekommen? Ich bin rot, kannst du ja, also auf der Straße? Psychisch, mental, auf der Straße nicht wirklich. Das wundert mich sehr. Na, das ist bei mir dann immer so das, was so in Briefform kommt. Mhm. Also, ja gut, wenn du in Köln über den Ring gehst, Samstagabend, es gibt genügend Leute, die, wo du wahrscheinlich ein Hassobjekt bist, wo man dann auch vielleicht mal zuschlagen könnte. Ist ja, aber Gott sei Dank noch nicht passiert. Ist noch nicht passiert. Ja. Mhm. Aber es hat extreme Reaktionen gegeben. Das glaube ich auch. Es ist merkwürdig, was in einigen Leuten für ein Hass sitzt. Also ich habe vorhin die Mats vorher noch gesehen vor der Sendung, den Einspieler, und habe zu meinen Kollegen gesagt, mein Gott, ist ja harmlos. Ja, klar. Und dennoch war das damals so ein irrer Aufschrei. Es gab einen irren Aufschrei, Anrufe, säckeweise Post, es gab Bombendrohungen gegen die Produktion, es war hysterisch. Bist du es eigentlich manchmal leid, immer so auf dieses Schwule reduziert zu werden oder auch immer zu schwulen Themen Stellung nehmen zu müssen? Ja, weil das Problem ist, dass man dann oft auch falsch verstanden wird. Mhm. Ich habe kein Problem damit, als politisch denkender Mensch, da finde ich das sogar gut, dass ich die Möglichkeit habe. Aber das ist ja nicht der Schauspieler, der spricht. Mhm. Und ich spreche auch für niemand anderes. Das heißt, manchmal kommen ja Leute und sagen, ach, sie sprechen also für Schwule, also jetzt mal verkürzt formuliert, oder sind homosexuelle Männer so? Mhm. Ich sage, keine Ahnung. Mhm. Aber wenn das wiedergegeben wird, wirkt es natürlich so, jetzt nicht mehr so stark wie früher, aber sag mal, vor 10 Jahren oder 12 Jahren gab es nicht so viel offen schwule Männer in den Medien. Das heißt, alles, was ich sagte, bekam so ein Gewicht. Und ich habe das nur aus meiner Haltung heraus gesagt. Und als politisch denkender Mensch fand ich die Plattform gut. Als Entertainer und Schauspieler geht es mir auf die Nerven. Ja. Du sagst, als politisch denkender Mensch, mir fällt auf, wenn man dich so im Fernsehen sieht, dass du auch eine irre Allgemeinbildung hast. Wie kommt das? Liest du wahnsinnig viel Zeitung? Oder? Ja, schon auch. Ich bin ein neugieriger Mensch. Und das ist ein irres Gedächtnis. Ja, ich kann alles behalten. Wahnsinn. Das ist ja das Erstaunliche. Ich lese langsam, also auch Belletristik lese ich langsam, aber es bleibt dann auch hängen. Ja. Wie viele Zeitungen am Tag liest du? Das ist ja teils privat, teils beruflich zwischen 3 und 6. 3 und 6, das ist schon eine ganze Menge. Und dann noch Bücher nebenher. Ja. Und wenn man das dann alles auch noch behält. Ne? Ja, aber ich bin auch so neugierig. Also wenn ich Leute treffe und oder ich höre, was mich interessiert, was ich nicht verstehe, dann schlage ich es auch nach. Oder ich diskutiere mit Leuten, die ganz andere Dinge tun, wo ich neugierig bin. Ich bin so jemand, der wie so ein Schwamm in alle Richtungen austrätscht und davon auch angetrieben wird. Ja, die Sendung ist gleich vorbei. Oh, schade. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Ja, ich freue mich sehr, dass du da warst. Und wünsche dir einen schönen Urlaub. Es geht nach Spanien, sagst du? Wie lange? 11 Tage. Gute Erholung. Mhm. Alles Gute. Danke. So, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir gehen jetzt erstmal in eine kleine Osterpause und ich wünsche Ihnen und euch schöne Ostern. Und jetzt ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.